haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Blitz und Donner, erster Teil. Der Frühling trug einen dicken Mantel und in meinem Büro beschlug sich die Fensterscheibe. Es war kein Tag, der unsereins in den Außendienst lockt. Deshalb war ich froh, dass mich meine neue Klientin nicht zu sich nach Hause einlud. Ich gebe nicht viel auf Äußerlichkeiten, aber Ihr Büro strahlt nicht gerade Erfolg und Dynamik aus. Jeder Privatdetektiv tarnt sich so gut er kann. Wenn Sie darauf Wert legen, verwandle ich mich innerhalb einer Stunde in einen Bankmanager mit strahlendem Lächeln und übelriechendem Aftershave. Kennen Sie sich in Sektenangelegenheiten aus? Keine der herkömmlichen Sekten. Eher was Naturwissenschaftliches. Die Freunde des Blitzes... Donnerwetter! So ist es. Die Freunde des Blitzes reisen Gewittern hinterher. Genauso wie in Amerika verrückte Leute Tornados hinterherreisen. Blitz und Donner ist doch keine Seltenheit. Jedes Kind hat sich da aber schon mal die Hosen voll gemacht. Was ist an den Freunden des Blitzes so speziell? Das sollen Sie für mich herausfinden. Und weshalb? Möchten Sie Mitglied werden? Meine jüngere Schwester hat sich dieser Vereinigung angeschlossen. Sie behauptet, dass es sich um eine wissenschaftliche Gruppierung handelt. Ich jedoch befürchte, dass meine Schwester manipuliert wird. Und Sie haben keine Ahnung, was es mit den Blitzen auf sich hat. Ich weiß nur, dass die Gruppe überall hinreist, wo sich laut Wetterprognose starke Gewitterherde bilden. Meine Schwester hat ihre Stelle als Werbeassistentin aufgegeben und pflegt auch keinen Kontakt mehr zu ihren Freunden und Bekannten. Das sind leider alles Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sie in den Fängen einer Sekte gelandet ist. Frau Kling gab mir die Adresse, die sie von ihrer Schwester erhalten hatte. Da ich weder mit staatlich anerkannten Religionen noch mit Sekten etwas am Hut hatte, besuchte ich eine Frau, die sich als Sektenexpertin durchs Leben schlug. Sie war gerade damit beschäftigt, in ihrer engen Küche einen riesigen Berg ekelerregend schmutziger Teller zu waschen. Leider leidet mein Privatleben sehr unter meinem beruflichen Engagement, aber ich werde nicht ruhen, bis alle Sekten katalogisiert und verboten worden sind. Dann haben Sie die Freunde des Blitzes sicherlich schon in Ihrem Katalog. Also diese Gruppierung würde ich nicht unbedingt den klassischen Sekten zuordnen. Mir ist es egal, wie und wo Sie sie zuordnen. Hauptsache, Sie können mir sagen, was es mit der Gruppe auf sich hat. Ich verstehe meine Arbeit als einen Beitrag zur Gesundung der Menschheit. Die Verführung durch Sekten und sektenähnliche Gruppen ist eine Gefährdung der freien Marktwirtschaft, der Demokratie und nicht zuletzt der Populärkultur. Dann lautet die Alternative Sekte oder Spice Girls. Rockkonzerte sind religiöse Ersatzhandlungen. Genauso wie Parteitage, Fußballspiele, Jassnachmittage und ritueller Sex. Erotik, die mit atmosphärischen Eindrücken wie Musik, Kerzenlicht oder ätherischen Ölen gekoppelt ist, hat nichts mit eigentlichem Sex zu tun. Von Pseudoreligion befreiter Sex könnte zum Beispiel hier in der Küche, während ich spüle, stattfinden. Danke, aber ich mag es lieber beim Sockenwaschen. Schnippen Sie immer mit den Fingern oder mache ich Sie nervös? Damit gebe ich mir meinen eigenen Lebensrhythmus vor. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Freunde des Blitzes sind eine Gruppe von Spinnern, magisch angezogen durch die Energie eines Gewitters. Und das ist alles? Ja, leider nicht. Die Gruppe glaubt, dass der Mensch durch einen Blitzschlag erleuchtet werden kann. Deshalb reisen Sie allen Gewittern nach. Genau. Ihr Ziel ist es, eines Tages vom Blitz getroffen zu werden. Die Chance, einen Blitzschlag zu überleben, ist nicht sehr groß. Taubheit und Lähmungen können die Folge davon sein. Die Gruppe lebte in einem freistehenden Bauernhaus. Rund um das Gebäude ragten Metallstäbe wie Antennen in den Himmel. Ein großer Swimmingpool gehörte ebenso zum Grundstück wie eine Wetterstation und eine riesige Satellitenschüssel. Der Gründer der Gruppe begrüßte mich in einem Raum, der mit Donner beschallt wurde. Ein Gewitter ist wie eine Symphonie. Es beginnt ganz zart mit leisem Rollen und Grollen und dann nähert es sich, steigert sich zu gigantischen Explosionen, einem Feuerwerk der Götter, bis es wieder verebbt, leise ausklingt in den Tränen des Himmels. An Ihnen ist ein mittelmäßiger Poet und erfolgloser Werbetexter verloren gegangen. Mich würde interessieren, ob man Ihrem Verein beitreten muss und wie die Aufnahmebedingungen sind. Es gibt keine Bedingungen. Sie müssen von der Richtigkeit meiner Ideen überzeugt sein. Das genügt. Blitz und Donner sollen mich erleuchten. Der Blitz. Nur der Blitz. Das ist pure Energie. Unfassbare Energie. Sehen Sie, große Teile unseres Gehirns sind passiv. Jene Teile aber, in denen Aktivität herrscht, stehen unter einem permanenten Gewitter. Geistesblitze sozusagen. Ich gehe davon aus, dass nur ein großer, ein echter Blitz unser Gehirn so stimulieren kann, dass es alle seine Kapazitäten nutzt. Und was ist, wenn mich der Blitzschlag ins Jenseits befördert? Es wäre natürlich einfacher, wenn man die Erleuchtung gefahrlos im Supermarkt kaufen könnte. Doch die Erleuchtung ist immer mit Risiken verbunden. Es gibt Hinweise darauf, dass sowohl Edison als auch Einstein in ihrer Jugend vom Blitz getroffen wurden. Es gibt Fußballer, die vom Blitz getroffen keine besseren Kopfballspieler wurden. Ich mag nicht mit Ihnen argumentieren. Sehen Sie, ich habe mich schon so oft der Energie eines Gewitters ausgesetzt, dass sich mein Gehirn bereits viel weiter entwickelt hat als Ihres. Da findet sich nur schwerlich noch eine gemeinsame Basis. Wenn ich Ihnen eins auf die Birne gebe, könnte das retardierend wirken. Allein der Umgang mit Sprache sagt noch nichts über die Qualität des Gesagten aus. Sagen Sie das mal den Klugscheißern in den Zeitungen. Wie ich schon sagte, ob Sie sich uns anschließen möchten, hängt allein von Ihnen ab. Es hat genug Blitze für uns alle. Er schloss seine Augen und hörte selig lächelnd dem Donnergrollen aus den Lautsprechern zu. Ich schaute mich auf dem Gelände ein wenig um, entdeckte aber keine Frau, die der Schwester meiner Klientin glich. Dafür entdeckte ich im Swimmingpool einen Mann, der offenbar in meditativer Verzückung vollumfänglich entrückt war. Er lag auf dem Bauch liegend im Wasser und machte keine Anstalten, zwischendurch nach Luft zu schnappen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Blitz und Donner, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Blitz und Donner. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Die Schwester von Frau Kling hat sich einer Gruppierung angeschlossen, die sich Freunde des Blitzes nennt. Deren Mitglieder verwenden ihre ganze Zeit darauf, Gewitterfronten nachzureisen, in der Hoffnung, eines Tages vom Blitz getroffen und dadurch erleuchtet zu werden. Ehe Maloney jedoch mit der Schwester seiner Klientin sprechen kann, entdeckt er im Swimmingpool vor dem Haus der Gruppierung eine Leiche im Wasser. Der Tote war längst abtransportiert worden. Außer der Polizei, mir und dem Chef der Blitzlichtfreunde interessierte sich niemand groß für das Spektakel. Einige Freunde des Blitzes vergnügten sich gerade im Tessin bei einem der eher seltenen Frühlingsgewitter. Der Polizist hatte ganz andere Probleme. Es gibt für alles eine Erklärung, Maloney. Auch für das hier. Der Mann ist an einem Stromschlag gestorben. Es ist hier aber weit und breit kein Strom zu sehen. Vielleicht hat sich ein Blitz verirrt. Nein, kein Blitz in Sicht, leider. Weshalb sind Sie nicht mit den anderen Freunden des Blitzes im Tessin? Es bleiben immer mindestens 3 Leute hier und studieren die Satellitenbilder, um für die kommenden Tage präzise Voraussagen machen zu können, wo und wann Gewitterherde zu erwarten sind. Vielleicht können Sie mir erklären, was die Leiche im Wasser mit Gewitterherden zu tun hat. Mein Name ist Licht. Ich bin der begründete Freund des Blitzes. Ihre Hobbys interessieren mich nicht. Mich interessieren nur Leichen und deren Umstände. Diese Menschen hier wünschen sich nichts sehnlicher, als von einem Blitzschlag unter Starkstrom gestellt zu werden. Aha, so ist das. Ich habe davon gelesen. Autoerektion oder so ähnlich. Die einen drücken sich den Hals zu, die anderen probieren es mit Stromstößen. Alles pervers, Maloney. Ich muss doch sehr bitten. Was wir hier tun, ist wissenschaftlich fundiert. Das hat nichts mit Sex zu tun. Das Opfer hat sich gewehrt. Wir haben Hautpartikel unter den Fingernägeln gefunden. Wenn ich mich nicht irre, hat es im Haus eine Starkstromleitung. Natürlich. Wir erzeugen damit künstliche Blitze, um die Atmosphäre um und in unserem Haus aufzuladen. Das heißt also, dass der Mann im Haus einen Stromschlag erlitt, sich mit den Fingernägeln dagegen wehrte und durch die Wucht des Stromschlages in den Swimmingpool befördert wurde. Klingt doch einleuchtend, oder etwa nicht, Maloney? Ich hatte vorläufig genug von Strom und Polizisten und fuhr zurück in mein Büro. Mit meiner Klientin verabredete ich mich im Kunsthaus. Sie schaute nachdenklich auf eine Skulptur, die mich an meine Jugend erinnerte, als ich aus Sperrmüll seltsame Figuren bastelte. Meine innere Unruhe kann ich nur mit Kunst bekämpfen. Klassische Musik und bildende Kunst. Meine Scheidung habe ich nur dank mehrerer Besuche im Museum of Modern Art in New York überlebt. Der Tote im Pool der Blitzableiter wird durch Museumsbesuche nicht mehr lebendig. Das ist sehr, sehr beunruhigend. Sie haben nicht mit meiner Schwester sprechen können? Sie ist entweder im Tessin oder verschanzt sich im Haus. Aber ich werde heute Abend noch einmal bei den seltsamen Leuten vorsprechen. Notfalls müssten Sie meine Schwester entführen. Das ist Freiheitsberaubung und Nötigung. Es geht um Ihr Leben. Es gibt kein Gesetz, das uns verbietet, bei Gewittern unter Bäume zu stehen oder ins Wasser zu springen. Ich kann es nicht zulassen, dass sich meine Schwester wegen einer verrückten Idee das Leben nimmt. Es ist durchaus möglich, dass sie jahrelang im Regen steht, ohne vom Blitz getroffen zu werden. Das halte ich nicht aus. Das ist, wie wenn sie Drogen nehmen würde. Auch das kann Jahre dauern bis zur Überdosis. Sie müssen ihr helfen. Sie wird uns eines Tages dankbar dafür sein. Ich war mir da nicht so sicher, nickte aber trotzdem, da Frau Kling so nett war, mir diskret ein paar Scheine zuzustecken. Am Abend traf ich vor dem Haus der Blitzesfreunde einen jungen Mann. Nein, nein, ich gehöre nicht dazu. Ich arbeite für die Gruppe. Sind Sie Meteorologe? Nein, ich bin Regenmacher. Auch das noch. Sind Sie an all den Flutkatastrophen auf dieser Erde schuld? Meine Kraft reicht nur für lokale Schauer und Gewitter. Ich habe das bei den Indianern gelernt. Wichtig sind die richtigen Gesänge zur richtigen Zeit. Jetzt ist es noch zu früh, aber in ein paar Stunden beginne ich zu singen. Bis es blitzt und kracht. Genau. Manchmal dauert es nur 3 Stunden, manchmal 3 Tage. Es donnert aber schon. Ja, aber meine Gesänge müssen das Gewitter hierher locken und es verstärken. Wenn ich mit meinen Gesängen beginne, donnern nur die Nachbarn. Jeder hat das Talent, das Wetter zu beeinflussen. Aber nicht jeder kann dieses Talent nutzen. Die Indianer nannten mich, der das Feuer in den Himmel zaubert. Sie wollten mich zum Stammeshäuptling küren. Aber ich habe Heuschnupfen und eine Sonnenallergie. Freiluftvölker sind nichts für mich. Glücklicherweise stört es die Natur nicht, wenn ich im Haus singe. Ich wandte mich kopfschüttelnd ab und erkundigte mich nach der Schwester meiner Klientin. Eine ältere Dame, die nach Mottenkugeln roch, wies mir den Weg. Die Schwester saß auf einer Parkbank und schaute mit sehnsüchtigem Blick in die Richtung, aus der das Donnergrollen kam. Bald ist es wieder soweit. Der Glaube versetzt nicht nur Berge, er erzeugt auch Gewitter. Und zerkratzte Gesichter. Das war eine Katze. Sie haben vermutlich davon gehört, dass der Tote im Pool Hautpartikel unter den Fingernägeln hatte. Ich habe auch Hautpartikel unter den Fingernägeln. Aber wahrscheinlich stammen die von ihrer eigenen Haut. Eine DNA-Analyse könnte die Polizei auf die Spur jener Person führen, die vom Opfer gekratzt wurde. Wollen Sie mir drohen? Die Polizei hat mich bereits vernommen. Ich habe ein Alibi. Ich war im Tessin. Es wäre besser, Sie würden mit mir kommen. Sie finden sich unwiderstehlich, nicht wahr? Sie sind es aber nicht. Vermutlich hat meine Schwester Sie geschickt. Richten Sie ihr aus, dass es mir egal ist, wenn sie sich Sorgen um mich macht. Meine Schwester lebt ein langweiliges Leben. Ich lebe mein eigenes, spannendes Leben. Ich werde über meine Erlebnisse schreiben. Vom Blitz gestreichelt wird mein Buch heißen. Und Sie werden darin garantiert nicht vorkommen. Sie stand auf und rannte weg. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich blieb noch eine Weile sitzen. Der Donner wurde leiser und das Gewitter verflüchtigte sich wie ein Gedanke, der nichts taugte. Ich überlegte mir, wie ich meiner Klientin beibringen sollte, dass ihre Schwester möglicherweise einen Mord begangen hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Blitz und Donner, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Blitz und Donner, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Klings jüngere Schwester lebt bei einer seltsamen Gruppierung, die sich Freunde des Blitzes nennt und nichts Gescheiteres im Kopf hat, als Gewitter nachzureisen, in der Hoffnung, eines Tages vom Blitz getroffen und erleuchtet zu werden. Im Swimmingpool, der zum Haus der Blitzesfreunde gehört, wird die Leiche eines Mannes gefunden. Fremde Hautpartikel unter seinen Fingernägeln sowie Kratzspuren im Gesicht der Schwester seiner Klientin lassen Maloney nichts Gutes erahnen. Zwei Gläser Whisky bescherten mir eine angenehme Nacht ohne Funken und Gedonner. Dafür mit süßen Träumen, in denen meine Klientin mich darum bat, sie beim Duschen in ihrem Badezimmer vor Eindringlingen zu beschützen. Gerade als sie den Hahn aufdrehte, wachte ich auf und vernahm das Klingeln meines Handys. Eine Stunde später stand ich im Polizeipräsidium. Die Frau klang ziemlich aufgeregt und lieferte eine Beschreibung, die hervorragend zu Ihnen passt, Maloney. Ein älterer Herr mit schlechten Manieren soll von Ihrer Schwester beauftragt worden sein, Sie, die Frau, die uns anrief, zu entführen. Da es sich bei der Frau, die anrief, um ein Mitglied dieser Wetterfrösche handelte, nahm ich an, dass Sie das interessieren könnte, Maloney. Die Frau sagte, dass Ihre Schwester Sie entführen ließ. So ist es, Maloney. Eltern entführen ihre Kinder, Schwestern ihre Schwester, Brüder ihre Tanten, Großmütter ihre Vögel und Hunde entführen sich selber. Die Welt ist aus den Fugen geraten und an allem ist dieser El Nino schuld. Nach dem bösen Carlos hat die Polizei wieder jemanden, den sie jagen darf und der irgendwie spanisch klingt. So ist es, Maloney. Da die Polizei Gescheiteres zu tun hat, als sich um von Schwestern entführte Schwestern zu kümmern, überlasse ich Ihnen, großzügig wie ich bin, alle Informationen und bitte Sie, mir keine weiteren Unannehmlichkeiten und vor allem keine Leichen zu bescheren, Maloney. Ich stärkte mich unterwegs mit einem Sandwich und viel Kaffee. Meine Klientin hatte ihre Schwester in ein Zimmer gesperrt. Sie öffnete die Tür und wir machten es uns gemütlich. Hast du dich ein wenig beruhigt? Es ist doch lächerlich, die Polizei anzurufen. Ich bin deine Schwester. Du hast mich gefesselt und entführt. Das war kriminell. Sie wollte sie beschützen. Genau. Sie sind im Übrigen entlassen, Maloney. Leute wie Sie taugen nichts. Danke. Aber meinem Selbstwertgefühl tut das keinen Abbruch. Ihre kleine Schwester hat wahrscheinlich einen Mord begangen. Das ist nicht wahr! Die Kratzer in ihrem Gesicht stammen von dem Toten. Na und? Dafür habe ich eine Erklärung. Janine, was machst du bloß? Halt den Mund! Er hat mich gekratzt, nachdem ich ihm eine runtergehauen habe. Er wurde zudringlich, er war betrunken. Da kam sie auf die Idee, ihn unter Strom zu setzen. Ich habe ihn gewürgt und er wollte sich befreien. Meine Oberarme sind hart wie Eisen. Ich habe jahrelang geklettert. Er bekam Panik und kratzte mich. Da ließ ich ihn los. Er sank auf den Boden und ich ging. Das war's. Was du immer für Sachen machst. Haben Sie keinen Schrei gehört? Doch, später. Ich rannte aus meinem Zimmer, doch Herr Licht sagte, dass alles in Ordnung sei. Haben Sie nichts gesehen? Nein, aber etwas gehört. Es klang seltsam, wie wenn jemand mit den Fingern schnippt. Ich war erledigt, ich wollte schlafen, deshalb ging ich wieder zurück in mein Zimmer. Ist das die Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Hör doch auf, du klingst schon wie ein schlechter Fernsehkrimi. Ich verließ die ungleichen Schwestern und besuchte im Polizeipräsidium jeden Mann, der in seinem Leben mehr Kreuzworträtsel als Kriminalfälle gelöst hatte, obwohl er nur für das Zweitere bezahlt wurde. Er folgte mir widerwillig zu dem Haus der Blitzesanbeter. Früher hatten sie mehr Stil, Maloney. Da genügt es, dass sie zu viel tranken, um jemanden zu verdächtigen. Jetzt muss es schon ein Fingerschnippen sein. Die Frau war im Haus, als der Mord geschah. Genauso der Oberhirte der Blitzesfreunde. Vielleicht stecken die beiden unter einer Decke. Theorien, Maloney, nichts als Theorien. Ich halte mich lieber an die Fakten. Es kommt ganz selten vor, dass jemand durch Strom ermordet wird. Der Mord durch den Heißluftföhn ist heutzutage praktisch nicht mehr möglich, da die modernen Sicherungskästen dies verhindern. Der Tod durch Starkstrom tritt vor allem dann ein, wenn betrunkene Männer auf Hochspannungsleitungen pinkeln. Als wir endlich vor dem Haus parkierten, war mein Kopf voll gedröhnt mit Geschichten aus dem kümmerlichen Leben eines städtischen Beamten. Im Haus zog er sofort seine Dienstwaffe, doch dies schien nicht nötig zu sein, da uns Herr Licht und die Sektenbeauftragte freudig empfingen. Ein gigantisches Gewitter erschallte aus den Lautsprechern. Im Namen des Kugelblitzes, Sie sind beide verhaftet. Alibis werden zu dieser Tageszeit nicht akzeptiert. Herr Licht hat soeben beschlossen, die Gruppierung Freunde des Blitzes aufzulösen. Ein Erfolg meiner Kampagne und Überzeugungsarbeit. So ist es. Ich werde nie wieder behaupten, dass man durch einen Blitzschlag erleuchtet werden kann. Im Weiteren distanziere ich mich von all meinen früheren Äußerungen diesbezüglich und überhaupt. Haben die vielen Blitze Sie zu einem debilen Politiker gemacht? Herr Licht hat eingesehen, dass seine Ideen für die Menschheit nicht bekömmlich sind. Was aber hat das mit dem Mord zu tun? Ich erwarte eine Erklärung, und zwar auf der Stelle. Es war ein Unfall, bedauerlich. Wahrscheinlich wollte der Mann testen, wie sich ein Stromschlag anfühlt. Er war betrunken. Woher wissen Sie das? Herr Licht hat es mir gesagt. Und woher weiß Herr Licht, dass der Tote betrunken war? Ich muss nicht auf jede Frage antworten, die man mir stellt. Spätestens nach einem zweiwöchigen Verhör werden Sie jede Frage beantworten. Egal, ob Sie sie verstanden haben oder nicht. Ich vermute, dass die Frau Sektenbeauftragte Zeugin der Tat war. Sie haben den Mann umgebracht, Herr Licht. Vielleicht war es tatsächlich ein Unfall. Er hat eine ihrer Anhängerinnen belästigt. Vielleicht wollten sie ihm nur etwas Angst einjagen. So war es. Ich wollte sagen, so war es nicht. Ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Ich habe gerade ein neues Leben begonnen. An meiner Seite. Er wird mich künftig darin unterstützen, Sekten zu jagen. Jetzt reicht es mir aber endgültig. Sie kommen mit mir. Ich werde dafür sorgen, dass Sie in den nächsten Jahren nur noch Fliegen und andere Insekten jagen. Zuerst aber schalten Sie diese seltsame Musik ab. Das klingt ja wie Wagner ohne Streicher und Bläser. Sie wissen natürlich nicht, wer Wagner war, Maloney. Das erstaunt mich nicht. Wagner hat die Nibelungen vertont, steht in jedem Kreuzworträtsel. Ich sage nur eins, Lohengrün. Drin, Maloney! Donner begleitete seine Worte und Donner begleitete und begleitete sein ins Präsidium. In meinem Büro vernahm ich aus dem Radio, dass in der Innenstadt ein junger Mann aufgegriffen worden war, der den Passanten in die Ohren sang und behauptete, damit für Regen zu sorgen. Der Mann wurde in eine Klinik eingewiesen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Blitz und Donner, dritter und letzter Teil.